So geht das einerlei der Tage, Tag für Tag, Woche für Woche weiter. Außer den zwei kurzen befohlenen Unterhaltungen mit einem Einzelnen über befohlene Gegenstände herrscht im Kolleg, Zitat, das ganze Jahr tiefstes Stillschweigen. Jede Privatfreundschaft im Innern des Kollegs und jeder Umgang mit der Außenwelt, selbst mit den Geistlichen, ist abgeschlossen. Zitat Ende. Soweit wäre alles dem Noviziat ähnlich, nur weniger strenge. Aber es sollen freundliche Erinnerungen an den Orden in die Heimat mitgenommen werden. Dies ist nicht schwer, wenn man einen Kontrast schafft zu der bleiernen Einförmigkeit der sechs grauenvollen Tage der Woche. Die geringste Erleichterung und Abwechslung, das Nachlassen der Knebelung, muss ja schon wie ein paradiesisches Leben empfunden werden. Deshalb werden die armen Knaben aus dem Roten Zwinger jeden Donnerstag einmal fast einen ganzen Tag in die wunderbarste Landschaft, in einen der den Jesuiten gehörigen Landsitze, zum Beispiel die Villa San Saba auf den aventinischen Hügeln, geführt, die in paradiesischer Schönheit liegen, mit weitem Blick auf das Meer. Hier lässt man die seelisch halb gemordeten, halb verblödeten jungen Menschen aufleben. So war es im Jahre 1840. Und im Wesentlichen muss es auch heute noch so sein, denn das Sint ut Sunt steht über allen jesuitischen Einrichtungen. Hier dürfen sie jung sein, fast einen Tag lang, und fröhlich sich unterhalten, so viel sie wollen, ja sogar Musik fehlt nicht. Dann kehren sie in ihr Gefängnis zurück. Diese wöchentliche Rekreation erinnert an das Viertelstündchen, in dem der Novize während seiner Exerzitienwochen in seiner Dunkelkammer Licht machen darf. Er empfindet das Dunkel nachher doppelt lebhaft und quälend. Ganz so ergeht es dem Alumnus, der sich also nie gegen die Quälerei abstumpfen kann, weil er nie an sie als immerwährende Einrichtung gewöhnt wird. Vielleicht ist dies dem Orden nur willkommen, und er verspricht sich eine erhöhte Wirkung der Dressur. Ganz das Gegenteil ist aber der Fall. Die jungen Menschen werden einmal in der Woche immer wieder voll lebendig und können schon aus diesem Grunde nicht völlig absterben, wie der Novize und der Scholastiker. Auch an dieser Anordnung sieht man wieder, wie wenig der Jesuit die Gesetze erkennt, nach denen seine eigene Dressur wirkt. Betrachten wir den Tagesplan und erinnern uns, dass die Alumnen Studenten an einem mit allen Vorrechten der Universität ausgezeichneten Jesuitenkollegium, dem Collegium Romanum, sind, so ist es belustigend zu sehen, wie wenig diesen Studenten Möglichkeit zur selbstständigen Forschung gegeben wird, ganz abgesehen davon, dass ihnen die Bücher vorgeschrieben sind. Der Inhalt der Vorträge selbst ist selbstverständlich rein jesuitisch. Im Übrigen besteht das Studium dieser Studenten in fortwährendem Wiederholen und Büffeln des Vorgetragenen, von dem jener Zögling in seinen Erinnerungen sagt, dass es, Zitat, sehr einfache Kost sei. Alle Zweige der Literatur sind den Zöglingen verschlossen. Es war ein Ereignis, wenn einmal die Augsburger Postzeitung oder das Münstersche Sonntagsblatt in einem Exemplar in der Erholungszeit herumgegeben werden konnte. Die wunderlichsten heiligen Legenden bekamen aber die Zöglinge in Mengen zu lesen. Auch das Buch über die Herrlichkeiten Marias von Alfons Maria de Liguori, Zitat Ende. Fragen wir nun, ob der Alumnus auch durch die Exerzitien krank gemacht, ob der heilige Kern seiner Seele durch die Spionagepflicht aller gegen alle zerstört und ob mit gleicher Inbrunst wie den Zöglingen der Konvikte gegenüber der Stolz zertreten wird, so brauchen wir nur kurze Beispiele zu geben, deren Bedeutung der Leser nun voll versteht. Die Exerzitien. Zitat: Der Geist des Ordens durchdringt das Kollegium. Die Erziehung ist auf genaue Erfüllung, auf das Präborationsmittel der Exercitia Spiritualis der Gesellschaft Ignazi gegründet. Durch diese Exerzitien empfängt der Zögling jedes Mal die gehörige Weihung für die Studienzeit. Durch sie bereitet er sich zum würdigen Empfang der heiligen Priesterweihen vor. Zitat Ende. Da die Probezeit auf den vierten Teil des Noviziats der Jesuiten herabgesetzt ist, so nehmen wir an, dass auch die Exerzitien von 30 Tagen auf eine Woche herabgesetzt sind, wohl auch weniger strenge gehandhabt werden. Hierfür spricht vor allem auch die klare, gesunde Beurteilung des Zöglings über den Tiefstand der Studien selbst und der heiligen Legenden. Wäre er völlig wie der Novize unter die Halluzination der Exerzitien gestellt gewesen, so wäre er für das ganze Leben ganz unfähig zu solcher Bewertung geworden. Es ist auch durchaus wahrscheinlich, dass man ihm wie allen übrigen Katholiken gefälschte Exerzitien Loyolas verabreicht. Die Gewissensrechenschaft. Während der Probezeit muss der Zögling alle 14 Tage, später etwas seltener, Zitat, zu einer bestimmten festgesetzten Stunde beim Pater Spiritualis sich einfinden, um sich mit ihm über seine verschiedenen Herzensangelegenheiten zu unterhalten. Der Besuch ist streng obligatorisch und man muss selbst dann zu dem Vater, wenn man nichts zu sagen weiß. Zitat Ende. Die Gewissensrechenschaft ist also hier bedeutend gemildert. Es soll der seelische Steckbrief mehr in zwangloser Unterhaltung für die Kartothek des Ordens gewonnen werden. Das Zertreten des Stolzes. Die Aufzeichnungen und Erinnerungen teilen mit, dass freiwillig sich auferlegte Bußen sehr verdienstvoll waren, aber dass man vorher bei dem Vorstande um Erlaubnis fragen musste, ehe sie ausgeführt werden durften. Zwei Beispiele hierfür gibt der Augenzeuge an. Zitat: Ein Alumnus kniet während der Tischzeit mitten in den Speisesaal und spricht die offene Schuld, dann kriecht er auf allen Vieren unter den Tischen hin und küsst jedem einzelnen Zögling die Füße. Ein anderer tritt auf den Katheter und legt vor allen Schülern eine offene Beichte ab. Zitat Ende. Wie mag diese hochverdienstvolle Kriecherei auf allen Vieren und die Füßeküsserei die Seelen aller derer verderben, die sie miterleben, und wie muss der Jüngling zerstört sein, der sie als freiwillige Buße vollzieht? Die Spionage. Doch hiermit nicht genug, das Gewürm der Leichenhalle Loyolas, die Nattern und Schlangen dürfen nicht fehlen. Wir hören, Zitat: Wie im Orden selbst jeder Jesuit, so ist auch im deutschen Kolleg jeder Zögling auf Eid und Gewissensstrenge verpflichtet, nach bestimmten Vorschriften alles niederzuschreiben, was er an seiner Umgebung Lobenswertes und Tadelnswertes bemerkt. Jeder ist auf diese Weise für seine Umgebung eine beeidete geheime Polizei. Das kollegiale Verhältnis bedarf wohl keiner weiteren Charakteristik. Zitat Ende. Mit anderen Worten, auch hier zerstört stetes Umlauern, Aushorchen und feiger Verrat den gottlebendigen Kern der Seele. Der Gehorsam. Wie sehr es sich trotz all der genannten schweren Schädigung bei der Aufzucht im Collegium Germanicum nur um eine Dreivierteldressur handelt, zeigt der Umstand, dass bei der Dressur zum blinden Gehorsam jene Mittel vermieden werden, die bei den Jesuiten die Fachhypnose gegenüber jedem Befehl der Vorgesetzten herbeiführen.